lebe wie ein Superstar. Wisst ihr Scheiße? Ja, ich mach einen Song mit Future Clan. Wisst ihr Scheiße? Ja, ja, ich spiel jetzt ganz oben mit. Ich werde euch nur noch ignorieren, ja. Ja. Ihr wollt Respekt, ja. Den kann ich von mir, nein. Ja. Meine Ketten glänzen dicker Ruhr wie Kronleuchter, ja. Wenn's so weitergeht, kaufen wir uns Wohnhäuser, ja, ja, ja. Mein Becher voll mit Lean, ey. Ja. Meine Kette voll Rubin, ey. Geht zugrunde, ja, ja. Ich hab euch alle überrundet, ja. Porsche, Recaro, Sport, sitzt will in die Vorsicht. Ja. Immer so dicker Rolex Stones, ja, 10.000 Shows, ja. Ja, ja, ich lebe wie ein Superstar. Ja. Ja, ich mach ein Song mit Future Clan. Ist Bescheid. Ja, ja, ich spiele jetzt ganz oben mit. Ja, ja, ja. Willst du reden, dann bring Kohle mit. Willst du reden, dann bring Kohle mit. Ja, ja, ja. Wenn ich shoppen geh, schau ich nicht die Preise an, nein, nein. Trägst sie seine Herz, ziehst jeden Tag das gleiche an, ja, ja. Ja. Ich kann fühlen, dass ihr alle meinem Hype wollt. Kein Silber, ja, trage nur noch Weißgold, ja, ja. Diamanten in Türkis, ja. Tiffany and Gold nur für sie, oh Tiffany. Ich leite alles in die Wege, ja. Stay high ist das Leben, ja. Von Kopf bis Fuß nur Neid, ja. Unterwegs, Digga, Tour Life. Wir lassen nicht giften. Ja, ich lebe wie ein Superstar. Ich mach ein Song mit Future Clan. Ja, ich spiele jetzt ganz.